Zweitens zeigen die Fälle, dass Handlungen grundsätzlich eine Begründung verlangen, die wir meist auch geben können. Besonders dann, wenn sie moralisch relevant sind. Gerade deshalb fühlen wir uns im sozialen Kontext manchmal genötigt, mehr zu begründen, als wir ehrlicherweise können. Drittens waren in der Evolution nicht nur die archaischen Instinkte vorteilhaft für das Überleben unserer Spezies, auch Vernunft und Autonomie müssen einen Vorteil mit sich gebracht haben, sonst hätten sie sich nicht durchgesetzt. So können wir mit Hilfe der Vernunft langfristig planen und dadurch zum Beispiel länger leben. Mentale Autonomie, man könnte auch sagen Willensfreiheit, ist die Fähigkeit zu wählen, die Freiheit zur Entfaltung der eigenen Wünsche und Ziele, die auch die Fähigkeit einschließt, eine Distanz zu sich selbst einzunehmen und sich bewusst gegen seine emotionalen Neigungen zu entscheiden. Das meint Kant, wenn er sagt, wir sollen das moralische Prinzip zu unserem Willen machen. Er hat nicht gesagt, dass uns das in jedem Fall gelingt, sondern nur, dass wir es tun sollen. Genau das unterscheidet eine Ethik von der emotionalen Alltagsmoral. Kurz gefasst, die Versuche einiger Moralpsychologen widersprechen ihrer eigenen Theorie, denn einige Probanden revidieren ihre intuitiven Moralurteile durch Nachdenken. Das zeigt, dass der Reiter, die Vernunft, den Elefanten, die Emotionen steuern kann. Gefühlsdispositionen kann man nicht nur kurzfristig kontrollieren, sondern bis zu einem gewissen Grad dauerhaft selbst gestalten. Vor allem Intelligenz, Bildung und ein analytischer Denkstil machen es wahrscheinlicher, dass man automatisierte Prozesse stoppt. Daher spricht viel dafür, eine Ethik an universellen Prinzipien, jedoch nicht an den Leidenschaften des Moments auszurichten. Progressive neigen zu einem analytischen, Traditionalisten und Rechtsradikale zu einem intuitiven Denkstil. Progressive Prinzipien sind im Gegensatz zu konservativen universalisierbar und daher aus gutem Grund Fundament für die Menschenrechte. Die Vernunft ist weder die Sklavin der Leidenschaften noch die Pressesprecherin der Intuition, sondern Voraussetzung für unsere Autonomie.